北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第十课《乘火车》。 Jetzt lernen wir Lektion 10 mit dem Zug. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学习的内容。上一次我们学习了怎样乘车和怎样买车票，现在请您听一个对话。 Entschuldigung, ich möchte zum Krankenhaus fahren. Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? Zum Krankenhaus? Ich rufe ja alle Haltestellen aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. Danke. 这个对话您听懂了吗？请您再听一遍。Entschuldigung, ich möchte zum Krankenhaus fahren. Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? Zum Krankenhaus? Ich rufe ja alle Haltestellen aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. Danke. 今天我们学习有关乘火车的话题。首先，我们学习怎样询问火车的开车时间。比如，您要去法兰克福。就可以这样问 Entschuldigung, wann fährt denn ab? 劳驾，下一趟去法兰克福的火车什么时候开？ Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt ab? Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug? 要问有没有清早从这里开往法兰克福的车，怎么问呢？ Fährt ein Zug?Frühmorgens von hier nach Frankfurt? 有没有清早从这里开往法兰克福的车? Fährt ein Zug frühmorgens von hier nach Frankfurt? Fährt ein Zug frühmorgens von hier nach Frankfurt? 您可能会得到这样的回答。 Sie können den D-Zug um 5.10 Uhr nehmen. 您可以乘5点10分的特别快车。 Sie können den D-Zug um 5.10 Uhr nehmen. Sie können den D-Zug um 5.10 Uhr nehmen. 当然，您可能会很关心是否需要换车，可以这样问一下。 Muss ich umsteigen? 我得换车吗？ Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? 乘车前当然还要知道您乘的火车在哪个站台发车。以免乘错车。 Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? 去法兰克福的火车从第几站台发车? Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? 下面我们听一个对话。 Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt ab? Sie können den Zug um 7.10 Uhr nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Nürnberg. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? Gleis 6. Danke. 请再听一遍这个对话。Entschuldigung, wann fährt der nächste Zug nach Frankfurt ab? Sie können den Zug um 7.10 Uhr nehmen. Muss ich umsteigen? Ja, in Nürnberg. Von welchem Gleis fährt der Zug nach Frankfurt ab? Gleis 6. Danke. 在刚学过的句型里，我们接触到了关于时间的表达方法。在机场、火车站、轮船码头，报时以24小时计算。比如7点10分读作 7.10 而在我们日常口语中，七点十分会读成 10 nach 7，下午四点四十五分读作 16 Uhr 45，在日常口语中，下午四点四十五分会读成 Viertel vor fünf。下面请跟我们读几个时间的表达方法。七点十分 7:10 7:10， 八点二十分 8:20 8:20， 下午一点四十分 13:40 13:40， 晚上八点三十分 20:30 20:30。 您会读终点了吗？希望您自己还要多练习。乘火车时，如果火车不是直达车，需要换车，我们一定还关心火车在转车车站停留的时间。比如在纽伦堡要换车，可以这样问一问 ：Wie lange hält der Zug in Nürnberg？ 火车在纽伦堡停多久 ？Wie lange hält der Zug in Nürnberg？ Wie lange hält der Zug in Nürnberg？ 您还可以问一问火车什么时间到纽伦堡 ？Wann kommt der Zug in Nürnberg an？ 火车几点到纽伦堡 ？Wann kommt der Zug in Nürnberg an？ Wann kommt der Zug？In Nürnberg an. 到纽伦堡的时间是九点三十分，怎么说呢 ？Ankunft in Nürnberg um 9:30. Ankunft in Nürnberg um 9:30. 请您听一个小对话。这个对话是我们的一位朋友在火车上和列车员的对话。Ich möchte nach Frankfurt. Nach Frankfurt? Sie müssen in Nürnberg umsteigen. Können Sie mir sagen, wann der Zug in Nürnberg ankommt? Ankunft in Nürnberg um 9:30. Wann fährt der Zug von Nürnberg nach Frankfurt ab? Um 9:50. Danke. 请再听一遍这个对话。Ich möchte nach Frankfurt. Nach Frankfurt? Sie müssen in Nürnberg umsteigen. Können Sie mir sagen, wann der Zug in Nürnberg ankommt. Ankunft in Nürnberg um 9:30. Wann fährt der Zug von Nürnberg nach Frankfurt ab? Um 9:50. Danke. 下面我们学习一下有关买火车票的说法。在德国或者是在奥地利乘火车，买火车票不是很难，掌握下面几个句型就能解决您的问题了。比如买一张去法兰克福的火车票，可以这样说 ：Bitte einmal nach Frankfurt。 买一张去法兰克福的车票。 Bitte einmal nach Frankfurt。Bitte einmal nach Frankfurt。 在德国可以买往返票。往返票用德语是这样说的 ：Die Rückfahrkarte。Die Rückfahrkarte。 售票员也经常会问您。要买单程票还是买往返票 ？Einfach oder Rückfahrkarte？ 你要单程票还是要往返票 ？Einfach oder Rückfahrkarte？ Einfach oder Rückfahrkarte？ 在德国上火车一般都有座位，如果长途旅行，为了保证有座位，也可以订座位。如果您想订两个座位，怎么说呢 ？Können Sie für mich zwei Plätze reservieren？ 您能给我订两个座位吗 ？Können Sie für mich zwei Plätze reservieren? Können Sie für mich zwei Plätze reservieren? 下面请您听听我们的一位朋友是怎么买火车票的。Bitte einmal nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Einfach oder Rückfahrkarte? Einfach bitte. 50 Mark bitte. 请您再听一遍这个对话。Bitte einmal nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Einfach oder Rückfahrkarte? Einfach bitte. 50 Mark bitte. Einfach oder Rückfahrkarte? Einfach bitte. 50 Mark bitte. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören. 北京人民广播电台教学广播有线调频 99.4